Was fehlte dem Ur-Markus noch? Was hätte also der Vollender später, nachdem Matthäus und Lukas aus der Urform abgeschrieben hatten, noch hinzugetan? Eigentlich fehlte im Ur-Markus gar nichts Wesentliches und Sachliches, versichert man uns. Nur eben gewisse ausmalende Zusätze, die durch ihre frischen Farben die Darstellung lebendiger und anschaulicher gestalteten, waren noch nicht vorhanden. Das fertige Markus-Evangelium wäre demnach dadurch entstanden, dass ein Bearbeiter sich den trockenen Ur-Markus vornahm und ihm die erwähnten lebendigen Farben der Darstellung aufmalte, sich gewissermaßen als dichtender Verschönerungsrat betätigte. Indem wir dem Bearbeiter diesen bezeichnenden Titel verleihen, rühren wir an einem wunden Punkt der Ur-Markus-Hypothese. Die Vorstellung eines urchristlichen Autors, der ein sanktioniertes Evangelium, denn das müsste ja der Ur-Markus gewesen sein, da er sogar von Matthäus und Lukas ganz und angeblich fast wörtlich abgeschrieben wurde, durch allerlei dichterische Zutaten und Ausschmückungen verschönte, erweckt sofort die uns bekannte psychologische Dissonanz. Da kommt ein Urchrist, der genauso viel Respekt vor einem anerkannten Evangelium besitzt wie seine Mitchristen und verbessert eine Gemeindeschrift in der Art, wie man eine Schülerarbeit zurechtstutzt. Im wirklichen Leben hätte man sich solche Verschönerungsarbeit energisch verboten. Was sich übrigens der Bearbeiter vorher selbst gesagt haben müsste. Trotzdem wollen wir nun aber einmal voraussetzen, der Vollender habe wirklich den Mut aufgebracht, das sanktionierte Markus-Evangelium neu zu gestalten. Dann erhebt sich eine andere Schwierigkeit. Das große Rätsel, so betont J. Schmidt, liegt eben dann darin, dass der Bearbeiter sich damit, nämlich mit seiner stilistisch ausmalenden Verschönerungsarbeit, begnügt und nicht mehr getan hätte. Wieso soll denn der Bearbeiter mehr getan haben, denkt der Leser? Das wird klar, wenn man in Betracht zieht, dass doch die Bearbeitung des Ur-Markus sehr spät erfolgt sein müsste, da ja, als Matthäus und Lukas ihn angeblich benutzten, die Verschönerungsarbeit noch nicht getan war. Aber auch wenn die Umgestaltung früher stattgefunden hätte und Matthäus und Lukas nur noch kein Exemplar des verschönerten Ur-Markus hätten auftreiben können, bleibt das Rätsel bestehen, warum der Vollender sich mit den geringfügigen Zutaten begnügte. Wir wissen nämlich aus dem Bestande der übrigen synoptischen Evangelien, dass noch sehr viele echte Traditionsgüter an Worten und Taten Jesu von Mund zu Mund gingen, die noch keinen Platz im Ur-Markus gefunden hatten. Vor allem fehlten viele höchst bedeutsame Aussprüche des Heilandes. Und natürlich hatte inzwischen die rührige Gemeindelegende einen stattlichen Haufen von Jesus-Erzählungen geschaffen und in Umlauf gesetzt. Alles das fehlte im Ur-Markus. Ein wirkliches Verdienst hätte sich der Bearbeiter erworben, wenn er den allzu kurzen Ur-Markus durch Hinzufügung wenigstens der wichtigen fehlenden Herrenworte, wie des Vaterunsers, zu einem kompletten Evangelium vervollständigt hätte. Dass ihm aber solche Gedanken nicht gekommen sind, dass er zum Beispiel die fehlenden Kindheitsgeschichten Jesu ignoriert hat, bleibt völlig unverständlich, wenn ihm daran lag, die mangelhafte Urform zu verbessern. Kopfschütteln erregt der Autor auch dadurch, dass er sich abmüht, die Urform im wahren Sinne des Wortes zu verschlechtern. Aus dem Vergleich gewisser sprachlicher Eigentümlichkeiten müsste nämlich gefolgert werden, der Bearbeiter habe verschiedene Male das verhältnismäßig gute Griechisch des Ur-Markus absichtlich verschlechtert. Hier fängt nun die Hypothese an, lächerlich zu werden. Die Ur-Markus-Hypothese möchte uns einen urchristlichen Evangelienverfasser aufdrängen, der durch sein sonderbares Verschönerungsverfahren an einer sanktionierten Gemeindeschrift einen Geistes- und Seelenzustand offenbart, der mit der urchristlichen Grundeinstellung unvereinbar ist. Verschwindet der Vollender aber wieder in der Versenkung, dann kann auch die starre Ur-Markus-Hypothese, die ohne diesen Geist einfach nicht zu leben vermag, nicht länger aufrechterhalten werden. Auch umgekehrt kann man hier folgern: Mit dem Unhaltbarwerden der Theorie verschwindet der Bearbeiter wieder in das Nichts. Es gibt nur noch einen schlagenden Beweis, dass die Ur-Markus-Hypothese von vornherein verfehlt ist. Sie fußt bekanntlich, wie auch die Zwei-Quellen-Theorie, im Großen und Ganzen auf der Voraussetzung, dass sich Matthäus und Lukas gegenseitig nicht gekannt und benutzt haben. Hätte der eine Evangelist den anderen jedoch gekannt, dann wäre ja beispielsweise das Zusammentreffen der beiden in gewissen Auslassungen gar nicht verwunderlich. Die Hypothese einer Urform des Markus-Evangeliums wäre also gegenstandslos geworden. Der Beweis, dass zwischen Matthäus und Lukas in der Tat Bekanntschaft bestand, wird von uns noch geführt werden, zwar nicht sofort, sondern an der Stelle, wo er am dringendsten benötigt wird, nämlich bei der kritischen Prüfung der synoptischen Hauptquelle Q.